Aufgabe Silbenschiffschaukel. Auf dem Schiff schaukeln Silben hin und her, bis sie zu Wörtern werden. Verbinde immer zwei Silben, die zusammen ein richtiges Wort ergeben. Schreibe die gefundenen Wörter auf die Linien.